Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Nummer 10 haben wir schon. Wegwerfen, wie trenne ich mich von Dingen? Bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich mich erstmal herzlich für die liebe E-Mail bedanken, die ich bekommen habe. Und hier standen auch viele tolle Sachen drinnen, aus denen ich euch gerne mal ein paar Sätze vorlesen möchte. Die Dame, die mir geschrieben hat, wirft täglich ein Teil weg, verkauft es oder verschenkt es. Sie schreibt, da ich nicht täglich dazu komme, mir darüber Gedanken zu machen, führe ich dazu Listen, monatlich ein Blatt. Ich schreibe dann für jeden Tag etwas auf, habe auch einen guten Vorlauf, bin schon beim 7. August 2014. Also sehr toll. Das ist auch eine gute Idee. Wenn ich mehr täglich ausmiste, darf ich wieder ein paar Tage lang mal nichts machen. Sehr schön. Sie hat Haushaltsgegenstände entrümpelt, Dekorationen, sie hat Kleidung entrümpelt und hat das auch in den Diakonieladen gebracht. Also sehr gute Verwendung dafür. Gibt auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, es wird irgendwie noch weiterverwendet und nicht wirklich weggeschmissen. Ja, gut erhaltene Kleidung gibt sie in den An- und Verkauf. Sehr schön. Und auch zum Thema Bücher. So manches Buch hatten schon 3 Umzüge von mir mitgemacht und ich habe es nicht noch einmal gelesen. Also warum aufheben? Ganz genau so ist es. Und wenn man den Drang verspürt, nochmal so ein Buch lesen zu wollen, kann man sich zur Not ja nochmal kaufen. Was kostet ein Buch? 15 Euro. Das Risiko würde ich, glaube ich, eingehen. Nachdem ich den Anfang gemacht hatte, ging es mir immer leichter von der Hand. Auch ein tolles Argument, einfach mal anfangen, dann wird es immer leichter. Also vielen Dank nochmal für diese erfrischende E-Mail. Jetzt zu meinem Thema Wegwerfen, wie trenne ich mich von Dingen? Wegwerfen ist natürlich die Grundlage der Ordnung. Wenn wir zu viele Dinge haben, sollten wir als allererstes erstmal was wegwerfen und bestimmt hat jeder von uns zu viele Dinge, sonst glaube ich, müssten wir nicht so diesen Podcast hören und immer ständig aufräumen und Sachen suchen. Wir haben bestimmt zu viele Dinge und müssen uns davon trennen, weil sonst können wir noch so viel aufräumen, noch so tolle Ablagesysteme haben, noch so viel in ein Regal reinquetschen können. Richtig ordentlich werden wir nicht werden. Wir werden nur ordentlich, wenn wir es erstmal schaffen, uns von Dingen zu trennen. Also fangen wir mit dem Warum an. Warum sollten wir entrümpeln? Warum sollten wir uns von Dingen trennen? Erstmal natürlich, weil wir Ordnung wollen. Dann zweitens, weil es uns Energie raubt. Wenn ich jetzt ein Klavier rumstehen habe und seit 10 Jahren Klavier lernen möchte, es aber einfach nicht schaffe, ich komme nicht dazu, keine Zeit, trulala, dann habe ich jedes Mal, wenn ich das Klavier sehe, ein schlechtes Gewissen. Das heißt, es raubt mir Energie. Darum sollten wir es entrümpeln. Nummer 3, weil wir es schlichtweg nicht brauchen. Da steht ein Küchengerät, das haben wir noch nie gebraucht, das werden wir nie brauchen. Darum sollten wir es entrümpeln. Oder viertens, weil es uns schlechte Gefühle macht, weil es schlechte Gefühle in uns auslöst. Zum Beispiel ein Foto, das eine Situation zeigt, an die wir uns gar nicht gern zurückerinnern. Aber einfach nur, weil es ein Foto ist und man Fotos nicht wegschmeißt, heben wir es auf. Oder ein Geschenk von irgendeiner Tante, die wir gar nicht mögen, das eigentlich gar kein gutes Gefühl in uns auslöst, wir es aber behalten, weil es ein Geschenk war. Jeder andere Grund, den ich jetzt nicht genannt habe, gilt natürlich auch. Dann müssen wir das Wie klären. Wie können wir die Dinge loswerden? Da haben wir einmal wegwerfen. Das ist natürlich die einfachste Art, Dinge loszuwerden oder die schnellste, um Gottes Willen nicht die einfachste, ist sogar die schwierigste Art. Das fällt uns natürlich sehr, sehr schwer, Dinge wegzuwerfen, weil wir uns erstens eingestehen müssen, dass wir es wirklich falsch gekauft haben, nicht mehr brauchen. Wir nehmen uns jegliche Möglichkeit, das nochmal zu verwenden und wir nehmen uns auch die Hoffnung, zum Beispiel, wenn ich mein Klavier wegwerfe, nehme ich mir die Hoffnung, dass ich irgendwann mal Klavier spielen kann, weil solange es noch da ist, habe ich ja jeden Tag die Möglichkeit, mich ranzusetzen. Ich nehme mir die Chance, die Hoffnung weg. Und weil uns das eben so schwer fällt, kann man natürlich so ein paar Tricks machen. Man kann sagen, ich gebe diesem Ding noch ein Jahr eine Frist. Ich tue die Teile in den Karton rein. Den Karton stelle ich im Keller und schreibe da eben Datum drauf, wann ich den entrümple. So, und jetzt kommt die kleine Schwierigkeit. Also ich würde jetzt draufschreiben, was haben wir heute? Den 28.06. 2014, dann würde ich draufschreiben 28.06.2015, eine Erinnerung in mein Outlook machen, dass ich ihn dann wegschmeiße. Und dann haben wir den 28.06.2015 und es ist soweit, ich muss den Karton wegschmeißen, diesen mysteriösen Karton, von dem ich gar nicht mehr weiß, was darin ist, aber was mal meins war. Und was für ein Gefühl kommt da in uns hoch? Wir wollen nochmal in den Karton schauen. Dieser geheimnisvolle Karton, der, ja, man will gern reinschauen. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Wenn wir das machen, dann werden wir bestimmt die Hälfte wieder rausziehen und auf einmal wieder toll finden und dann wieder nach oben schleppen und es wieder nicht brauchen. Und darum müssen wir uns eingestehen, dass wir dieses Zeug wirklich nicht brauchen, sonst hätten wir es ja wieder hochgeholt innerhalb des Jahres und den ungesehen wegwerfen. Sehr, sehr schwierig. Okay, Möglichkeit Nummer 2, verkaufen. Und auch hier gibt es die kleine Schwierigkeit, dass viele sagen, ja, das müssen wir mal irgendwann zu Geld machen. Lass es uns erstmal in den Keller stellen und wir kümmern uns dann irgendwann drum. Problem ist, wir wissen gar nicht, wie wir es verkaufen. Entweder Flohmarkt oder Kleinanzeigen oder an Freunde, die es vielleicht brauchen, verkaufen. Ja, da haben wir schon das Problem und da steht es dann im Keller. Und darum wäre auch hier der nächste Schritt. Wir denken uns aus, was machen wir damit, wenn es zu Kleinanzeigen geht. Zum Beispiel hatte ich hier einen Tisch, der sollte weg. Ich habe mir in Kleinanzeigen Fotos gemacht, reingestellt, hat mich 2 Minuten Zeit gekostet. Am nächsten Tag hat sich jemand gemeldet, hat ihn direkt abgeholt, uns einen 10er gegeben und gut war's. Aber wir hätten uns ihn auch erstmal in den Keller stellen können, den Tisch. Und da würde jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre dann stehen. Also sofort reagieren und wenn wir sagen, okay, die Sachen sind für einen Flohmarkt, dann entweder abholen lassen von einer Freundin, die gern zum Flohmarkt geht oder selber sofort einen Termin raussuchen und dann die Sachen damit zum Flohmarkt nehmen. Möglichkeit Nummer 3 wäre dann verschenken oder auch spenden. Frauenhäuser, Kindergärten, Schulen, Zentren zum Beispiel für Behinderte oder was haben wir noch? Caritas, Obdachlosenorganisationen, Rotkreuz. Also da haben wir viele Möglichkeiten, Sachen zu spenden oder auch Freunden zu verschenken oder in der Zeitung reinzuschreiben zum Verschenken oder in Kleinanzeigen. Also hier haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ach, ich hatte schon die verrücktesten Sachen. Ich hatte schon 2 alte Pinnwände. Also die waren wirklich mega abgenutzt und die habe ich einfach mal reingestellt aus Spaß und die wurden auch am nächsten Tag gleich abgeholt. Also wenn man was verschenkt, da wird quasi alles genommen. Ja, schön. Jetzt haben wir, warum sollten wir entrümpeln und wie können wir die Dinge loswerden? Und das Schlimmste sind jetzt natürlich die Argumente, warum wir ein Ding aufheben wollen. Die gängigsten, die ich jetzt kenne, natürlich von mir selber auch, sind: Es war ein Geschenk, es hat doch mal so viel gekostet, vielleicht könnte ich es irgendwann noch gebrauchen. Ich habe es noch gar nicht gelesen oder benutzt oder halt das ist komplett neu, kann man ja dann nicht wegschmeißen. Ich wollte das mal lernen, da wären wir wieder beim Klavier. Das ist eine Sammlung, auch immer ein sehr schönes Argument. Oder das erinnert mich an, das wären jetzt zum Beispiel Kuscheltiere, Erinnerungsstücke. Genau. So, dann gehen wir doch mal hin und entkräften die. Es war ein Geschenk. Ja, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Weg damit. Also wenn ich jemand was schenke und dem gefällt es nicht, fände ich es schlimm, wenn der es aufhebt. Also ich wäre nie sauer, wenn das jemand wegschmeißt. Und wenn jetzt die Oma da was geschenkt hat und man denkt, oh Gott, ich kann das doch nicht wegschmeißen, wenn es zu Besuch kommt, bla bla bla, weil ich mir eine Tischdecke, dann würde ich halt ein schönes Bild mit der Tischdecke machen, Oma schicken, da hat die ihre Freude und dann glaube ich einfach weg damit. Ich glaube nicht, dass sie da sauer ist. Es hat mal so viel gekostet, muss ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ist absolutes Blödsinnsargument. Ist ganz egal, wie viel es gekostet hat. Wenn es mir Energie raubt oder wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Dann weg damit, verkaufen. Vielleicht könnte ich es irgendwann noch gebrauchen. Der ist jetzt schwieriger zu entkräften. Da würde ich mich jetzt fragen, wenn ja, also was wäre, wenn ich es nochmal gebrauchen würde und es nicht da wäre? Was würde da passieren? Und oft ist es ja so, gerade beim Buch, das würde ich vielleicht ja nochmal lesen wollen. Was wäre, wenn es nicht da wäre? Ich würde es mir nochmal für 15 Euro kaufen. Kein Problem. Was haben wir noch? Den Zwiebelschneider von der Küche. Was wäre, wenn der nicht da wäre? Ich würde ihn mir leihen von meiner Mutter. Also wir haben eigentlich immer eine Lösung, die sinnvoller ist, als es aufzuheben. Ich habe das noch nicht gelesen, noch nicht benutzt. Das ist komplett neu. Gut, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Es hat mir gezeigt, ich brauche es nicht. Vielen Dank, weg damit. Ich wollte das mal lernen. Dann habe ich auch ganz viele Sachen, Bücher hier. Die wollte ich machen, nochmal hier Speed Reading, wollte ich nochmal lesen. Dann frage ich mich, mache ich es gleich nächste Woche? Jeder hat Zeit, jeder hat mal ein Stündchen Zeit. Setze ich mich dahin und lerne dieses Ding oder lese ich das? Wenn dann eine Unlust aufkommt, werde ich es auch in 10 Jahren wahrscheinlich nicht machen. Dann weg damit. Das ist eine Sammlung, muss ich auch nicht viel zu sagen. Weg. Kann ich nur weg sagen. Am besten die ganze Sammlung. Grauselig Sammlungen. Das erinnert mich an, das ist auch sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, jemanden was, sich selber was wegzunehmen, was einem ein gutes, was heißt ein gutes Gefühl auslöst. Wenn es so gut ist, das Gefühl, dann darf ich es natürlich behalten, aber wenn es irgendwie in der Kiste verstaubt, meine ganzen Kuscheltiere von früher, dann würde ich davon ein Foto machen, wobei ich natürlich schon hunderte von Fotos von meinen Kuscheltieren habe. Aber ich würde dann ein Foto von diesem Erinnerungsstück machen und das schön in meine Fotobox legen. Da sind nur noch Fotos drin, die ich liebe. Und dann habe ich ja auch eine tolle Erinnerung, ohne dass ich da eine komplette Kiste voll verstaubter Kuscheltiere habe. Ach, und dann habe ich ja noch ein Argument. Ich habe da nun keinen Kopf für, ich habe keine Zeit, es ist zu viel und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hört man sehr oft, kenne ich auch von mir. Und dann, wenn ich sowas sage, dann bin ich entweder zu unmotiviert, ich leide noch nicht genug oder ich brauche wirklich jemand, der mir hilft, der einfach sagt, komm, ich setze mich mit dir hin, wir gehen Stück für Stück durch und machen das. Also da kann ich auch mal gerne Hilfe in Anspruch nehmen, finde ich, weil sowas ist nicht leicht. Aber zum Thema Motivation muss ich unbedingt nochmal einen Podcast machen, das ist nämlich unglaublich wichtig. Jetzt heißt es bei uns erstmal beginnen zu entrümpeln. Das heißt, ich nehme ein Ding in die Hand, ich überlege, welches Argument ist meines, um es zu behalten. Dann entkräfte ich mein Argument, ich entscheide mich, was damit passiert und handle natürlich. Ich musste auch entrümpeln die letzte Zeit. Darum war der Podcast auch so ein bisschen ausgesetzt. Wir bekommen einen neuen Mitbewohner Anfang Dezember und da mussten wir jetzt ziemlich schnell ein Zimmer freimachen. Also einen komplett ziemlich großen Raum sogar musste frei werden und mein Ziel war keine neuen Schränke. Also eigentlich wollte ich dieses Zimmer komplett entrümpeln. Und da habe ich jetzt so ein paar Beispiele, die ich dann auch entkräftet habe. Dann fangen wir einfach mal an. Also, Geburtstagskarten 2014. Ja? Ihr habt Geburtstag, ich hatte ja am 26.05. habe Geburtstagskarten bekommen und dann kann man die nicht gleich wegschmeißen, weil irgendwie, da haben sie ja Menschen Mühe gemacht und ich kann die ja nicht dann am 27. wegwerfen. Also, Argument, muss man aufheben, hat sich jemand Mühe gemacht und, was noch wichtig ist, da sind Gutscheine dabei, die darf ich ja nicht jetzt aufheben, dann wegwerfen, dann entkräften. Ob ich jetzt die Karten 10 Jahre noch im Schrank aufhebe und dann wegschmeiße oder gleich wegschmeiße, ist ja egal. Was passiert nun damit? Gutscheine aussortieren, habe ich gemacht, hat 10 Minuten gedauert. Bei gewissen Leuten bedanken, hat nur 4 Minuten gedauert, SMS und WhatsApp. Und dann habe ich gleich die Gutscheine eingelöst. Zum Beispiel habe ich einen Massagetermin gebucht, den ich jetzt am Sonntag habe. Weiter. 3 Kunstbücher. 2x Platinart, 1x Eurographics. Original eingepackt. Argument, sehr, sehr teuer und wertvoll. Man kann sich da Ideen zum Malen holen. Ich könnte es ja mal jemand schenken. Das waren meine Argumente. Ja, und zu wertvoll, um wegzuwerfen. Entkräften. Ich kann Geld damit machen und dann den freien Platz für meine Fotobox verwenden, die davor in dem Zimmer stand, in dem der neue Mitbewohner kommt. Was passiert nun damit? Ich habe es in die Kleinanzeigen reingestellt, hat sich zwar noch niemand gemeldet, ich habe es dann mal in den Keller getragen und wenn ich es nicht verkaufe, dann verschenke ich es an eine Kunstdame. Und da habe ich mir auch schon Erinnerung gemacht, wenn jetzt innerhalb von 3 Wochen sich niemand meldet über Kleinanzeigen, schenke ich es ihr. Ein was war ganz leicht, ich hatte eine Klarsichtsfolie zum Geschenke verpacken. Argument kann ich mal brauchen. Und das Entkräften war ganz leicht, weil ich habe das seit, ach was weiß ich, wie vielen Jahren. Es hat schon 3 Umzüge mitgemacht. Ich habe es nie gebraucht und ich habe es sofort weggeschmissen. Und ich glaube, der Grund, warum ich es noch nie weggeschmissen habe, war, dass diese Rolle so dermaßen lang ist, dass sie in keinen Müll passt und ich jedes Mal hätte bis zum Restmüll runterlaufen müssen. Ja, jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Dann habe ich eine Schmuckschatulle gefunden, die voller Ringe war. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das habe. Also es war wie eine Schatzkiste für mich. Argument, tolle Ringe. Entkräften, ich trage gar keine Ringe. Und darum habe ich die jetzt in die Flohmarktkiste getan. Oh, als nächstes Abreiß Simplify Kalender von 2012 mit tollen Tipps drinnen. Argument war immer, vielleicht reiße ich den ja irgendwann noch ab und befolge die Tipps. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das nächste Woche machen will und habe gleich gedacht, ach nee, voll keine Lust und direkt in den Mülleimer geschmissen, den Kalender. Dann von meinem Mann habe ich 1 Meter Strohhalme. Ach Gott, wie lange liegen die schon rum? Auf jeden Fall habe ich letztes Jahr angefangen, mir da immer Stückchen von abzuschneiden für meine Cocktails. Und ja, aber total doof, also die haben mega viel Platz weggenommen, die 1 Meter Strohhalme. Und ich habe die jetzt einfach klein geschnitten zum Teil, habe die in meinem Cocktailmixer verstaut, ja, genial. Und den Rest habe ich weggeschmissen. Dann mussten wir, also in diesem Zusatzzimmer, wo jetzt der neue Mitarbeiter anzieht, stand nochmal ein Klamottenschrank, den mein Mann genommen hat. Das wusste ich gar nicht so richtig. Und die ganzen Klamotten mussten jetzt natürlich in unseren gemeinsamen Schrank. Und da musste ich richtig Platz machen. Also bin ich Klamotte für Klamotte durchgegangen und habe mir überlegt, würde ich es mir nochmal kaufen erstens? Und wäre es mir peinlich, wenn jemand eine Nahaufnahme davon macht? Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber... Also ich habe so Schuhe, die sind echt schön... Da sind auch Schuhe in dem Schrank. Ich habe Schuhe, die sind echt schön und die sehen auch ganz wie neu aus quasi. Wobei die schon ziemlich angegriffen sind. Aber das sieht man von weit weg irgendwie nicht. Also finde ich nicht. Und jetzt hat da irgendjemand auf einer Hochzeit von meinem Schuh eine Nahaufnahme gemacht. Und das ist total peinlich. Die hat die ganzen Bilder dann rumgeschickt an alle Hochzeitsteilnehmer. Und da ist eben mein Schuh drauf und der ist, die Nahaufnahme ist total schrecklich und mir ist es ganz, ganz peinlich. Da habe ich mir gedacht, boah, alle Sachen weg, die irgendwie einen kleinen Schaden haben, bei dem ich immer denke, oh, das sieht schon niemand. Das muss jetzt weg damit. Also alles weggeschmissen, beziehungsweise in Rotkreuzsack getan. Da habe ich jetzt richtig viel Platz und mein Mann ist auch zufrieden. Der hat jetzt auch wieder Platz im Schrank. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel entrümpelt, ich kann gar nicht alles vorlesen. Der Podcast geht jetzt schon 20 Minuten. Ganz viele Spiele habe ich entrümpelt. Oh Gott, meine Kerzen, das war auch ganz hart. Ich habe mit 16 und mit 15 habe ich irgendwann mal Räucherstäbchen gehabt, habe mal eins angemacht irgendwie. Und seitdem haben irgendwie alle gedacht, ich liebe Räucherstäbchen. Und ich habe zu jedem Geburtstag Unmengen vom Räucherstäbchen bekommen. Und die konnte ich jetzt auch nie wegschmeißen, weil ich selber dann irgendwann geglaubt habe, ich liebe die, aber dabei mag ich die eigentlich gar nicht. Und dann hatte ich jetzt so viele Räucherstäbchen, die ich irgendwann mal anzünden wollte, obwohl ich sie gar nicht mag. Und das war sehr schwer, die wegzumüllen, aber... Ich habe auch 2 Tage lang gebraucht, in denen ich immer wieder überlegt habe, Annette, hol sie wieder aus dem Müll, du willst die Wohnung beräuchern. Aber ich habe es geschafft, die sind jetzt wirklich von der Müllabfuhr abgeholt und ich bin ganz glücklich. Ach, ein was muss man erzählen, das ist auch traurig. Vielleicht kennt ihr Partylight, das ist so wie Tupperware, die verkaufen ganz, ganz teure Kerzen. Und ich habe damals, ich glaube, es muss 6 oder 7 Jahre her sein, war ich eben auf so einem Partyleitabend und habe so Duftwachsblöcke mitgenommen für solche Duftkerzen. Und ich habe es wirklich geschafft, bis heute, also in 7 Jahren, kein einziges davon anzuzünden. Wahnsinn, oder? Die waren ja unglaublich teuer. Und jetzt habe ich dann eins angemacht. Und es hat so wunderbar geduftet. Die ganze Wohnung war voller diesem wirklich ganz tollen Duft. Und da wusste ich dann kurz echt nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich heulen soll. Weil 7 Jahre, Wahnsinn. Ach, jetzt machen wir aber Schluss, jetzt sind wir schon so weit. Abschließend wollte ich noch sagen, ich habe dann ein paar Tage später nach meiner riesigen Entrümpelaktion, habe ich dann so gedacht, boah, ich muss ja mein iPhone noch verkaufen, das ich ja vor einem halben Jahr vom 4S aufs 5S gewechselt habe. Wo ist denn das iPhone? Und ich habe 20 Sekunden gebraucht, dann hatte ich es in der Hand. Und vor der Entrümpelaktion hätte ich, glaube ich, irgendwie 2 Stunden in unserem alten Zimmer gesucht. Und ach, das hat mich wieder mal so glücklich gemacht, weil ich irgendwie jetzt, wenn ich was suche, ein Zimmer weniger habe, in dem ich suchen muss. Also es ist einfach schön. Ich bin auch total gerne jetzt in dem Zimmer. So leer. Echt schön. Ja, und ich hoffe, dass ihr das Gefühl bald auch habt und wie die Dame gesagt hat von der E-Mail, wenn man einmal anfängt, wenn man beginnt, dann fällt es einem immer leichter, sich davon zu trennen, weil man dann dieses gute Gefühl hat, wenn was leer ist, wenn was frei ist und wenn die Energie einfach fließen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß beim Entrümpeln. Eure Annette. Tschüss.